Neuntes Kapitel, gelesen von Schalkmar. Nach der Beerdigung der Barossos wurde es im Hause des Propstes unheimlich still. Abhiller war nirgends zu erblicken. Die Sonne geht auf und beleuchtet den vereinsamten Hof. Öde ist er und tot. Wolken ziehen vorüber und spiegeln sich in den Scheiben der Fenster, wie Schatten aus einer anderen Welt. Aber drinnen regt sich nichts. Diese unheimliche Ruhe erfüllte den Nachbar mit Angst. Man fing an, sich ernstlich um den Diakon zu sorgen. Zacharia besuchte ihn. Lange ging der sanfte Alte aus einem Zimmer ins andere und rief, »Diakon, wo bist du? Höre doch, Diakon!« Aber niemand antwortete. Endlich öffnete Vater Zacharia die Tür zur kleinen Kammer, welche der Diakon bewohnt hatte. »Was ruft ihr so laut, Vater Zacharia?« kam aus der Finsternis die Stimme Abhillers. »Du fragst noch, mein Lieber, wo steckst du die ganze Zeit?« »Mach die Tür etwas weiter auf, ich bin hier in der Ecke.« Elfktar tat, wie Abhillem geheißen, und sah ihn auf einer an der Wand befestigten, schmalen, brettenen Lagerstatt ausgestreckt daliegen. Der Diakon trug ein großes Leinenhemd mit zurückgeschlagenen Kragen, das nach kleinrussischer Art durch eine lange, bunte Schnur zusammengehalten wurde und breite, gestreifte Beinkleider. »Was soll denn das, Diakon?« fragte Belkdao und sah sich nach einer Sitzgelegenheit um. »Ich will ein bisschen weiterrücken«, erwiderte Abhiller und schob sich auf das hart an die Wand stoßende Brett. »Was ist mit dir, Diakon?« »Gepeinigt«, brummte Abhiller. »Was peinigt dich denn so?« »Lächerliche Frage. Was? Eben das. Der Tod des Vaters Alice peinigt mich.« »Ja, was ist da zu machen? Der Tod, gewiss, ist der Natur zuwider, ist ein Hemmnis aller Gedanken, aber er ist doch unvermeidlich, unentrennbar.« »Eben dieses Hemmnis ist, was mich peinigt.« »Was kommst du mit deinem peinigt? Peinigt, das ist nicht gut, mein Lieber.« »Was ist denn überhaupt noch gut? Nichts.« »Nun, wenn du selbst einsiehst, dass es nicht gut ist, so musst du auch Vernunft haben. Gegen das Naturgesetz kannst du nichts.« »Was rede ich nun wieder vom Naturgesetz, also Karl, wenn ich nun eben dieses Naturgesetz peinigt?« »Ja, was willst du denn machen?« »O du grundgültiger, himmlischer Vater, so lasst mich doch mit allen Gesetzen Ruhe, Vater Zacharia. Nichts will ich machen.« »Ja, wirst du denn von nun an immer so daliegen?« Der Diakon schwieg. Dann seufzte er und sagte ganz leise, »Ich trauere immer noch so sehr. Und ihr kann den Eides und gleichgültigen Dingen. Was also wollt ihr von mir haben?« »Raff dich auf, denn bei all unserer Trauer sind wir doch schwache Menschen, die ohne Essen und Trinken nicht auskommen können.« »Gewiss, davon ist gar nicht zu reden. Essen und Trinken werden es. Aber da eben steckt's.« »Was? Was steckt da? Wo steckt was?« »Darin steckt's, dass wir das, was gewesen ist, nach und nach vergessen werden. Und wenn wir es ein schönes Tag ganz vergessen haben, was dann?« »Ja, was ist da zu machen?« »Das ist zu machen, dass ich mit meinem Charakter ganz und gar nicht damit einverstanden bin, ihn zu vergessen.« »Gewiss, lieber Freund, aber die Zeit vergeht und du vergisst doch.« »Sag mir solche Dinge nicht. Ihr wisst, wie wild ich im Schmerz bin.« »Das fehlt dir auch noch. Nein, mein Bester, die Roheiten lass du lieber beiseite.« »Ja, beiseite lassen. Wer kann mich jetzt noch im Zaume halten?« »Wenn du willst, tu ich es.« »Hier wird mir gerade der Rechte.« »Warum sollte ich es nicht sein?« »Mach mir doch nichts vor. Ihr habt nicht die geringste Gewalt über mich.« »Weißt du, Diakon, du bist einfach frech«, sagte Zacharia gekränkt. »Gar nicht frech, denn ich habe es lieb. Wie könnt ihr Gewalt über mich haben, wo ihr doch so schwach von Charakter seid, dass sogar der Subtierkonzert euch Grobheiten sagt. Das du dir. Gegen mich sind alle grob. Deine Redner aber sind einfach dumm. So zeigt jetzt, was er über mich vermögt und verhindert mich, so zu reden. Ich will dich nicht verhindern. Ich will nicht, wie ich als Freund zu dir kam und du gegen mich grob warst. Leb wohl. Wartet doch, Vater der Karre. So war es nicht gemeint. Nein, lass mich. Du hast mir wehgetan. So gilt in Gottes Namen. Du bist ein Grobian, ein ganz schlimmer Grobian. Unser Karre ging in der Hoffnung, der Diakon werde allgemach des Regelns müde werden und von selber wieder herauskommen. Jedoch verging es noch eine ganze Woche und der Pchiller zeigte sich nicht. Sehr unvergessen, sagte immer wieder vor sich hin. Bestimmt werden sie vergessen. Und dieser Gedanke ließ ihn nicht los und vergeblich strengte sein Hirn an, wie er das Übel abwehren könnte. Um Pchiller aus seiner Höhle ans Tageslicht zu locken, bedurfte es eines ganz besonderen Ereignisses. Eines Morgens wachte Pchiller früh gegen 6 auf und blickte nach den ersten Sonnenstrahlen, die durch das ganz winzige Fensterlein über der Tür in seine Kammer zu dringen versuchten. Da kam Vater Sacharie in großer Hast gelaufen und erzählte, dass anstelle des verstorbenen Tabarosso ein neuer Propst ernannt sei. Pchiller wurde bleich vor Ärger. »Freut es dich denn nicht?« fragte Sacharie. »Was geht es mich an?« »Wieso geht es dich nichts an? Frag doch erst, wer ernannt ist.« »Als ob mir das nicht ganz gleichgültig wäre.« »Ein Akademiker.« »Na ja, ein Akademiker. Und darüber freut ihr euch.« »Nein, bei Gott, es steckt doch voll Eitelkeit, Vater Sacharie.« »Wieso Eitelkeit? Ein Akademiker, das will sagen, ein kluger Kopf.« »Wieder was Neues. Ein kluger Kopf. Mag er doch klug sein. Werden wir zwei davon etwa klüger?« »Du wirst wieder grob.« »Fällt mir gar nicht ein. Ihr denkt daran, wie ihr den Neuen empfangen sollt. Und ich, dass ich den Alten nicht vergesse. Wo steckt die Grobheit?« »Es lohnt gar nicht, mit dir zu reden,« sagte Sacharie und zog geärgert von dannen. Pchiller aber erhob sich sofort, wusch sich und lief zum Polizeichef mit der Bitte, dieser möchte ihm behilflich sein, sobald wie möglich sein Haus und seine beiden Pferde zu verkaufen. »Warum denn das?« fragte Prokonzew. »Sei nicht neugierig,« antwortete Pchiller. »So sag doch ungefähr, um was es sich handelt.« »Darum, dass Vater Savelich nicht so bald vergessen wird.« »Dann soll doch Vater Sacharie in seinen Predigten öfter auf ihn hinweisen.« »Was kann Vater Sacharie? Nein, der liebt heute schon die Wissenschaften. Ich liebe nach altem Brauch den Menschen.« Damit war die Unterredung zu Ende und der Pchillers Besitz wurde seinem Wunsch entsprechend verkauft. Indessen war man gespannt, was er weiter unternehmen würde. Der Diakon hatte für alles 200 Rubel bekommen und steckte die beiden Scheine in die Tasche seines Nanking-Leibhocks. Er begebe sich in die Gouvernementsstadt, erklärte er. Er hatte sich bereits seinen Wanderstab aus einer langen Latte zurechtgeschnitten, packte seine Sachen in ein kleines Bündel zusammen, kaufte sich auf dem Markt 2 große Roggenmehlfladen mit Zwiebeln, die er in dieselbe Tasche steckte, in der er sein Geld hatte, und wollte sich eben auf die Wanderschaft begeben, als unerwartet der neue Propst, Herodion Grazanski, eintraf. Es war ein sehr wohlaussehender Herr von schwer zu bestimmendem Alter. Seinem Äußeren nach konnte man ihn ebenso gut 26 als auch 40 Jahre geben. Pchiller ging dem neuen Vorgesetzten entgegen und wollte, nachdem er den Segen von ihm empfangen hatte, seine Hand küssen. Allein, er zog sie zurück und schlug dem Diakon einen brüderlichen Kuss vor. Und so küssten sie sich auf Mund und Wangen. »Siehst du, wie gut er ist?« sagte nach einer Stunde, als sie zusammen nach Hause gingen, Sacharie zum Diakon. »Wie hat er denn in so kurzer Zeit so viel Güte entdeckt?« fragte Pchiller gleichgültig. »Wie denn? Er wollte sich nicht die Hand von dir küssen lassen, sondern bot dir den Mund. Das zeugt doch von großer Güte.« »Ich meine, das ist nicht weiter als so eine Art von Wichtigtuerei.« erwiderte der Pillar. Er war bereits von einer wilden Eifersucht auf den neuen Propst erfasst und suchte, allerlei schlechte Eigenschaften an ihm zu entdecken, die jeden Vergleich mit dem verstorbenen Davarosso ausschließen mussten. Je mehr der neue Propst allen Stargrottern gefiel, desto heißer musste der Pillar ihn hassen. Ende des 9. Kapitels. Gelesen von Schalkmar.